Lord Protector Cromwell im Haus des Philosophen Milton. Das Historienbild schildert eine Episode aus der englischen Geschichte, etwa um 1655. Ein Besuch des regierenden englischen Lord Protectors Oliver Cromwell im Haus des Dichters und Philosophen John Milton. Leutze hat hier ein stimmungsvolles Bild geschaffen, das einen privaten Moment im Leben zweier historischer Persönlichkeiten festhält. Das Treffen der beiden findet im Gelehrtenzimmer Miltons statt, veranschaulicht durch solche Utensilien wie Bücher, Karten, einen Globus und die Büste des römischen Philosophen Cato auf dem Schrank in der Bildmitte. Milton spielt auf der Orgel und im Kreise der lauschenden Zuhörer fallen vier sich langweilende Kinder auf. Leutze hat hier seine eigenen Kinder Ida, Heinrich, Henriette und Ferdinand in die historische Szenerie hineinkomponiert.